da erscheint im November 1911 wie ein Paukenschlag der Roman Alraune. Es ist die Geschichte androgyner Schönheit im mythischen Kontext eines Nachtschattengewächses, das unter dem Galgen gedeiht. Die Truggestalt Alraune, der Vamp als dämonische Verführerin, ist das Produkt einer künstlichen Befruchtung. Das Buch verkauft sich in den ersten 8 Jahren 200.000 Mal, wird in 20 Sprachen übersetzt und schließlich 5-mal verfilmt. Das Enfant terrible Hans-Heinz Evers landet einen Welterfolg. Bevor es soweit ist, schreibt der Rebell am 18. November 1911 einen Brief an Maximilian Harden. Dieser wohl einflussreichste Publizist des wilhelminischen Deutschlands und Herausgeber der Wochenzeitschrift Die Zukunft, intimer Kaiserfeind und Entdecker literarischer Moderne, für den Max Reinhardt Premieren verschob, der mit der Feder vermochte, Fürsten zu stürzen, war der Einzige, vor dem sich Evers verneigte. Eine Kritik aus dessen Feder, egal ob positiv oder negativ, war das Förderlichste für ein literarisches Werk. Hochverehrter Herr Harden, ich sandte Ihnen mein neues Buch Alraune. 2 Jahre arbeitete ich daran. Ich möchte so gerne, dass Sie es lesen. Ich würde mich so sehr freuen, wenn Sie mir wieder einmal die Gelegenheit geben würden, Sie zu sprechen. Nicht um Sie zu sehen, denn ich sehe Sie stets in Ihren Vorträgen. Mit dem Ausdrucke tiefer Verehrung und ergebenster Gewogenheit, Ihr treu ergebener Hans-Heinz Evers. Aber Maximilian Harden hat Alraune, um die sich wenig später alle Welt reist, vermutlich nicht gelesen, geschweige denn rezensiert. Schmeicheleien scheinen sich in Evers Leben nicht auszuzahlen. Es ist die feine Balance zwischen Normalität und Abgrund, Wissenschaft und Fantastik, Psychologie und Erotik, welche die Leser erregt. Zusätzlich gibt der morbide Alraune-Stoff Anlass zu wilden Spekulationen, die durch eine sich verselbstständigende Kette merkwürdiger Umstände und tragischer Zufälle forciert werden. Die Ausgabe der ungarischen Übersetzung wird von den Budapester Behörden sofort konfisziert und der Herausgeber verklagt. In Polen entbrennt um das Buch vor allem mit der klerikalen Partei eine regelrechte Presseschlacht, die sich 1 Jahr lang hinzieht, was die Verkaufszahlen unerhört ansteigen lässt. Schließlich meldet sich in dieser Sache fast die gesamte polnisch-literarische Welt zu Wort. Am engagiertesten der dunkle Literat Stanisław Przybyszewski. Sein Vorwort für die Alraune erhitzt die Gemüter noch darüber hinaus. Der Evers-Prozess ist schließlich der Auslöser einer längst angestandenen Debatte über die Freiheit der Literatur und Kunst. Privat muss Evers einen Familieneklat ausstehen. Denn eine Hauptfigur im Roman ist der sich ethischen Prinzipien widersetzende Geheimrat Ten Brinken. Dieser gleichzeitig widerwärtige und genialische Wissenschaftler, der ein menschliches Wesen mit künstlicher Befruchtung erschafft, hat offenbar die äußeren Merkmale seines Großonkels. Und seine Gattin Ilna Wunderwald hat zwar das Buch noch gestaltet, ist jedoch mittlerweile zu ihrem Liebhaber nach Leipzig durchgebrannt. Die Scheidung steht an. Wie willst du leugnen, liebe Freundin, dass es Wesen gibt, seltsame Wesen, die aus der verruchten Lust absurder Gedanken entsprangen? Seine Exzellenz, Ten Brinken, Dr. Med, ordentlicher Professor und wirklicher Geheimer Rat, schuf das seltsame Mädchen, schuf es ganz allein. Und dieses Wesen, das sie taufen ließen und Alraune nannten, wuchs heran und lebte wie ein Menschenkind. Was es anfasste, ward zu Gold. Wo es hinblickte, da lachten die wilden Sinne. Wohin aber sein giftiger Atem traf, schrie alle Sünde. Und aus dem Boden, den seine leichten Füße traten, wuchsen des Todes bleiche Blumen. Nicht für dich, blondes Schwesterchen, schrieb ich dies Buch. Deine Augen sind blau und sind gut und wissen nichts von den Sünden. Deine Tage sind wie die schweren Trauben blauer Glycinen, tropfen hinab zum weichen Teppich. So schreitet mein leichter Fuß weich dahin durch die sonnenglitzernden Laubengänge deiner sanften Tage. Nicht für dich schrieb ich dies Buch, mein blondes Kind, holdes Schwesterlein meiner traumstillen Tage. Dir aber schrieb ich es, du wilde, sündige Schwester meiner heißen Nächte. Wenn die Schatten fallen, wenn das grausame Meer die schöne Goldsonne frisst. Da zuckt über die Wogen ein rascher, giftgrüner Strahl. Das ist das erste schnelle Lachen der Sünde über des bangen Tages Todesfurcht. Und sie reckt sich über die stillen Wasser, hebt sich hoch, brüstet sich in brandigen gelben und roten, tiefvioletten Farben. Und die Sünde atmet durch die tiefe Nacht, speit ihren Pesthauch weit hinaus, über alle Lande. Und du fühlst wohl ihren heißen Hauch. Da weitet sich dein Auge, hebt sich frecher die junge Brust. Da fliegt ein Zittern über deine Nüstern, spreizen sich weit die fieberfeuchten Hände. Da fallen die bürgerlichen Schleier aller sanften Tage. Da gebiert sich die Schlange aus schwarzer Nacht. Da reckt sich, Schwester, deine wilde Seele, aller Schanden froh, voll aller Gifte. Nimm, Schwester, dies Buch, nimm es von einem wilden Abenteurer, der ein hochmütiger Narr war und ein stiller Träumer zugleich. Von einem, Schwesterlein, der neben dem Leben herlief. Die das Buch umrahmenden Worte an die schöne Freundin und sündige Schwester sind, wie sich denken lässt, nicht an die Gattin Ilna Wunderwald adressiert. Die dunkelromantische Umkleidung im Auftakt und Ausklang des Alraune-Romans spielt auf eine junge Frau an, die Evers in Wien kennenlernt. Als im März 1911 der Dichter in der Donaumetropole einen Indienvortrag hält, findet er zu seinem Erstaunen das Podium mit einem Orangenbaum geschmückt und mit Apfelsinenblüten und Früchten übersät. Das hatte eine philosophisch und musikalisch gebildete junge Frau in Anlehnung an seine berühmte Erzählung arrangiert. Maria Munk, die reizvolle Tochter eines vermögenden jüdischen Dampfsägenbesitzers, empfindet die hochbürgerlichen Konventionen ihrer Herkunft todlangweilig, verliebt sich in den gefeierten Dichter und hofft auf die Möglichkeit, durch ihn in die große Welt zu gelangen. Sie reist ihm mit ihrer Mutter bis nach Miramar bei Triest hinterher, wo er einen großen Teil der Alraune schrieb. Die Rechnung scheint aufzugehen, denn bereits im Sommer des Jahres wird auf der istrischen Insel Brioni Verlobung gefeiert. Die Eltern der Braut wollen Evers zur Hochzeit 2 Millionen Gulden und jährliche Zahlungen von 50.000 Kronen zukommen lassen. Man freut sich beiderseits auf eine gute Partie. In der Brioni-Insel-Zeitung vom 3. Februar 1912 heißt es: Mitten in die Stille des Weihnachtsfriedens drang plötzlich nach Brioni die Kunde von einem tragischen Fall, der sich in Wien ereignete. Die Tochter eines angesehenen Großindustriellen hatte durch einen zielsicheren Revolverschuss ihrem jungen Leben ein Ende gesetzt. Dieses Ereignis rief in Brioni umso größeres Aufsehen hervor, als das Mädchen noch vor ganz kurzer Zeit auf der Insel geweilt hatte. In Gesellschaft ihrer Eltern und eines berühmten Schriftstellers, der zugleich mit ihr angekommen war, verbrachte sie hier mehrere Wochen und niemand hätte zu jener Zeit ahnen können, welch furchtbares Schicksal dieses blühende Menschenleben ereilen werde. Wie man allgemein sprach, war sie mit dem Schriftsteller verlobt, und binnen kurzem sollte angeblich die Vermählung stattfinden. Täglich konnte man beobachten, wie beide in angelegentlichstem Gespräch vertieft über die sonnigen Frühherbstgefilde Brionis dahinwandelten, sie, das hübsche, geistreiche, dem Anscheine nach etwas schwärmerisch veranlagte Mädchen und er, der weitgereiste Mann mit dem berühmten Namen, ein wenig exzentrisch in seinem Gehabe, im Ganzen jedoch eine Erscheinung von dämonischem Reiz. Die Erbin großen Vermögens sollte sich mit der literarischen Kapazität vermählen, und es schien, als hätten sich hier zwei zusammengefunden, deren Leben das Schicksal mit Rosenketten umschlingen wolle. Maria Munks Suizid spricht sich in der hohen Gesellschaft und literarischen Bohème herum wie ein Lauffeuer. Evers hatte der gerade 24-Jährigen leichtfertig die Ehe versprochen und will, offenbar um Zeit für seine unentschiedenen Gefühle zu gewinnen, mit Max Reinhardt für einige Monate nach Amerika gehen. Es ist möglich, dass er ihr selbst den mit Perlmutt belegten Damenrevolver schenkte, damit sich die psychisch labile Maria in seiner Abwesenheit sicherer fühle. Aber die Unglückliche schießt sich damit ins Herz. Die Katastrophe rüttelt stark an seinen Nerven. Evers versucht 8 Jahre später mit dem Theaterstück »Mädchen von Charlotte« das Schicksal Marias literarisch aufzuarbeiten. Neben der Toten spielen dort der Maler Gustav Klimt und er selbst als Unverantwortlicher bezeichnet die entscheidenden Rollen. Nicht nur im Stück »Mädchen von Charlotte«, sondern ganz tatsächlich wird Maria auf dem Totenbett von Klimt porträtiert, denn er ist mit den Eltern der jungen Frau seit langem bekannt. Auf diesem Bild ist Maria, wie von Evers literarisch skizziert, auf Rosen gebettet. Die dem Unverantwortlichen als Geist erscheinende Tote beschreibt sich selbst im Stück als Rosenknospe. Die Knospen sangen, alle sangen sie und reckten singend, jubelnd sich empor dem Sonnenstrahl entgegen. Und Tag sprang eine auf und wieder eine und ward zur vollen Rose. Später als alle anderen Rosen im Garten blühte der Busch dort an der Mauer, aber schöner, viel, viel reicher waren seine roten Rosen. Nur tief unten und halb verdeckt von Rosenblatt und Efeu wuchs eine junge Knospe. Schlank, sehr schlank, zarter als alle anderen. Dicht versteckt von breiter Blättergrün lugt sie hinaus und sah den goldenen Strahl, sah seine Pracht und all den Glanz und sehnte sich wie keine nach seinem Kuss, so sehr, so sehr. Doch niemals kam der Sonnenstrahl, niemals, an keinem frohen Tag. Sie sah im Strahl des Paradieses Glanz, der alle, alle Knospen schmeichelnd küsste. Nur sie nicht, nie. Und nie erschloss sie sich, öffnete sich nie, ward nie zur Rose, senkte das Köpfchen, welkte, brach einmal, als ein Wind sie fasste, fiel. Die Klimt-Forscherin und langjährige Kuratorin an der Albertina in Wien, Dr. Marian Bisanz-Bracken, entdeckte einen ikonografischen Zusammenhang zwischen Evers und Klimt. Zunächst malte der Künstler 1912 das Totenbildnis der Maria Munk, die, wie bei Evers beschrieben, auf Rosen gebettet ist. Ein Jahr später bekam er den Auftrag, die junge Frau als stehende Figur wiederzugeben. Weil dieses Ergebnis den Eltern missfiel, behielt Klimt das Bild und arbeitete es, wie ihr Cousin Erich Lederer im späteren Alter berichtet, zur leicht entblößten Tänzerin um. Das dritte, 1917 begonnene und 1918 durch den Tod des Künstlers unvollendet gebliebene Ölgemälde Maria Munks ist, genau wie das Bildnis der Tänzerin, 180 mal 90 Zentimeter groß. Am ausführlichsten behandelt Klimt hier das über die Schulter blickende, dem Betrachter frontal zugewandte Gesicht. Der Ausdruck ist verträumt und leicht melancholisch. Die einander überlagernden Raumschichten entsprechen für Klimt charakteristisch verschiedenen inhaltlichen Ebenen. Die Tulpen, Rosen, Chrysanthemen, Nelken und Cinerarien scheinen auf positive, vielfach chinesisch orientierte Werte wie Glück, Reichtum, Schönheit und Vornehmheit zu verweisen. Von der Klimt-Forschung völlig unbeachtet, blieb das im rechten oberen Drittel sichtbare Naturfragment aus äußerst bizarren Formen. Wie ein penetranter Fremdkörper wirkt die grob gerillte Wurzel mit der krummen Endung. Der dünne Hals des rot umrandeten, rosa und weiß leuchtenden Volumens verzweigt sich rechts oben in wilde schwarze Striche und trägt gleichsam einen großen Kopf. Bei diesem für ihn erstaunlich hässlichen Gebilde hat Klimt sich anscheinend an einer nackten, pharmazeutisch konservierten Wurzel der Alraune orientiert. Diese äußerst giftige Zauberwurzel ist seit jeher wegen ihrer angeblich magischen Kräfte und aphrodisierenden Wirkungen berühmt. Die Wahl des außergewöhnlichen Bildmotivs war wohl kein Zufall. In Wiener Kreisen wurde der spektakuläre, am 28. Dezember 1911 von Maria Munk begangene Selbstmord zwangsläufig mit dem kurz vorher erschienenen Roman Alraune von Hans-Heinz Evers assoziiert, der sofort zum Bestseller geworden war. Die Beziehung zwischen dem Autor und der reichen industriellen Tochter war kein Geheimnis. Um die konträren Welten beider Protagonisten zu versinnbildlichen, scheint Klimt das Hauptmotiv des Skandalromans Alraune ins Spiel gebracht zu haben. Im Gemälde, das erst in jüngerer Zeit als Ria Munk III bekannt ist, beherrscht die grelle, hochgiftige Alraunenwurzel das chaotisch und aggressiv wirkende Bildfeld, das wie ein schädlicher Virus in die Harmonie der guten Botanik und der Glückssymbole hereinbricht. Böse Mächte bedrohen die ahnungslose, verträumte Frau, lauern ihr hinterrücks auf und greifen sie an ihrem Kopf sogar unmittelbar an. Das Thema der von feindlichen Gewalten bedrohten Unschuld ist kein Novum im Werk des Künstlers. Kontrastpaare wie Gut und Böse, rein und verderbt, hell und dunkel, klar und verworren, spielen in Klimts allegorischer Bildwelt überhaupt eine Schlüsselrolle. Das Bildnis Riamunk III wird, zweifellos im Sinne des Auftrags, von der Blumenaura der schönen jungen Frau überstrahlt. Dabei fügt sich die Evers-Komponente als Metapher des Bösen so raffiniert in die dekorative Buntheit ein, dass sie bis heute nicht wahrgenommen oder gar als negativer Faktor erkannt worden ist. Ob oder in welcher Form der verschlüsselte Hinweis auf die zerstörerischen Kräfte dem Auftrag entsprochen hat, muss dahingestellt bleiben. Auch die Alraune-Verfilmung von 1952 scheint auf den Klimt-Evers-Komplex anzuspielen. Darin gestaltet der Maler Wolf Gontram ein riesiges Wandgemälde, das sehr stark an Gustav Klimt erinnert. In den verschiedensten Variationen ist darauf nur Gontrams angebetete Alraune porträtiert. Die unheilbringende Femme Fatale wird hinreißend von der jungen Hildegard Knef dargestellt. Der Künstler Wolf Gontram, Graf Geroldingen und der Kutscher Mathieu werden durch sie zugrunde gerichtet. Ein so zartes Geschöpf wie Olga treibt sie in den Selbstmord. Diese wird von der 20-jährigen Julia Koschka gespielt. Im Spiegel vom 10. September 1952 heißt es: Regisseur Rabenalt entdeckte ihr Gesicht in einer Filmillustrierten und verpflichtete sie für den Alraune-Film an der Seite Hildegard Knefs. In Geiselgasteig musste Julia Koschka als Selbstmörderin Olga Wolkonska 13 Mal vor der Kamera den Giftbecher trinken. Erst beim 14. Mal war der Regisseur Rabenalt mit der Szene zufrieden. Wieder zu Hause in Lübeck wurde sie besinnungslos in ihrem Bett gefunden. Wie im Alraune-Film, vergiftet durch den Genuss unzähliger Schlaftabletten. Ohne die Besinnung wiedererlangt zu haben, verstarb sie kurz darauf im städtischen Krankenhaus. Der Abschiedsbrief, den sie hinterlassen hatte, ließ das Motiv ihres Freitods im Dunkeln. Die nächstliegende Vermutung, ihr Filmdebüt sei ein Reinfall gewesen, den sie nicht habe überwinden können, erwies sich als unbegründet. Blieb das metaphysische Raunen über ihre Alraune-Rolle. Der von Hans-Heinz Evers als Roman gestaltete Stoff sei belastet. Dieser uralte Mythos von der Wurzel, die unter dem Galgen eines Gehängten wächst und den Besitzern Glück und Tod bringt, räche sich an denen, die ihn zu gestalten wagen. Hat nicht vor Jahren schon Brigitte Helm nach ihren Alraune-Aufnahmen einen Menschen mit ihrem Auto tödlich überfahren? Das Nachthemd, in dem Julia Koschka vor der Filmkamera 14 Mal das Gift schlucken musste und das man ihr dann geschenkt hatte, dieses Alraune-Nachthemd hat sie angehabt, als sie den echten Selbstmord beging. In ihrem Abschiedsbrief schrieb sie, sie wünsche, auch damit beerdigt zu werden. Und am 29. Oktober 1952 war im Spiegel zu lesen: Hildegard Knef, 26, Filmschauspielerin, hat nach den Aufnahmen zu ihrem neuesten Film Alraune einen Alraune-Komplex entwickelt. Wie die Münchner Abendzeitung meldet, steuert sie ihr grünes Chevrolet Cabriolet nicht mehr selbst. Seit die Zeitungen voll sind mit Erinnerungen, dass schon Brigitte Helm als Alraune bei der Verfilmung des Hans-Heinz Evers-Stoffes vom Unglück verfolgt wurde und einen schweren Verkehrsunfall verursachte, der ein Menschenleben forderte, hat sich Hilde nicht mehr an Steuer gesetzt. Der Freitod Julia Koschkas, die neben Hilde eine kleine Rolle im Alraune-Film zu spielen hatte, schürt den Alraune-Komplex noch mehr. Arthur Maria Rabenalt berichtet Folgendes über den Kultregisseur und Schauspieler Erich von Stroheim, der an der Seite von Hildegard Knef spielt. Er hatte panische, jawohl, panische Angst vor der kumpelhaften Berlinerin Hildegard Knef, vor ihrem Schlangen- und Basiliskenblick, vor der magischen Alraune, mit der er sie tatsächlich zu identifizieren begann. Er verfiel in Zittern, wenn sie das Studio betrat, und zog es vor, wenn irgend möglich, größere Szenen mit ihr zu drehen, wenn sie gar nicht anwesend war, da allein ihr Blick Unglück brächte. Es hätte komisch sein können, war aber tragisch. Das gutmütige Hildchen wurde für ihn de facto zur Hexe, zum männermordenden Vampir, zur Alraune. Er ertrug ihren Blick aus ihren schönen, hellen Augen nicht mehr. Die Alraunenwurzel wird bereits vor 4000 Jahren von den Ägyptern als Liebestrank, Schlaf- und Schmerzmittel verwendet. Sie wird in den Pyramiden als Grabbeilage beigegeben und auf dem Totengewand Tutanchamons finden sich deren Früchte. Die griechische Göttin Aphrodite trägt den Beinamen Mandragoritis, Herrin der Alraune. In der klassischen Literatur zwischen Plinius, Flavius, Machiavelli, Shakespeare, Hebbel und den Gebrüdern Grimm erfreut sich die Wurzel mit entsprechend aufgeladener magischer Bedeutung großer Beliebtheit. Alraune bedeutet volkstümlich Drachenpuppe, Galgenmännlein oder Henkerswurzel. Das Wort entlehnt sich dem althochdeutschen Alp und dem germanischen Runa. Alp bedeutet gespenstisches Wesen oder nächtlicher Kobold, während Runa für Geheimnis steht. Evers hat mit seiner Alraune nicht nur die Literaturgeschichte ergänzt, sondern, ohne es zu wollen, auch reale Albträume hervorgerufen.